Dein Name gleicht des Sonnenkind. Dein Name gleicht des Sonnenkind, stets während bei den Sternen stets während bei den Sternen steht. Leopold, Leopold, Leopold, in Anhalts wird im Fürstenruhme glänzen, wird im Fürstenruhme glänzen. Leopold, Leopold, Leopold, in Anhalts Grenzen wird im Fürstenruhme glänzen, wird im Fürstenruhme glänzen.